Die Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom nahm am 1. August eine Stellung mit folgendem Inhalt. Die US-Aggressionstruppen legten vor kurzem den sogenannten Jupiter-Plan vor und beschlossen dementsprechend, in Südkorea ein Biochemie-Waffenlabor zur Erforschung tödlicher giftstarker Bakterien wie Milzbrände und Botulinus, die hohe Sterblichkeitsrate erweisen, zu errichten. Es sollen bis November dieses Jahres notwendige Personen und Ausrüstungen in den Hafen Busan eingeführt und im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die Tatsache zeugt eindeutig davon, dass die USA das schreckliche Vorhaben verfolgen, die koreanische Nation in große Katastrophe des Bakterienkrieges zu versetzen. Die US-Amerikaner sind Erzfeinde und Mörder, die im vergangenen Koreakrieg mit Bakterien und chemischen Waffen die Koreaner massakriert hatten. Auch nach dem Krieg führten die USA Massenvernichtungswaffen, einschließlich der Biochemiewaffen, in großer Menge in Südkorea ein. Jedoch gaben sie den südkoreanischen Behörden in Bezug darauf keine Mitteilung. In der Zeit, wo die ganze Welt nach Frieden und Sicherheit strebt, bereitet sich die US-Armee in Südkorea auf einen Bakterienkrieg vor und forciert die Errichtung des Biochemiewaffenlabors für Erforschung der giftstarken Bakterien in Südkorea. Damit will sie den Koreanern schreckliches Unglück anrichten, was niemals zu verzeihen ist. Das südkoreanische Bakun-Regime, das Kriecherei und Unterwürfigkeit gegenüber größeren Ländern und die Konfrontation mit Landsleuten begeht, unterstützt blindlings die USA, anstatt deren Versuch zum unmenschlichen Bakterienkrieg zu verhindern. Es ist eine Schar der nationalen Verräter, die man so bald wie möglich ausrotten sollte. Der böse Plan der USA, die koreanische Nation in die Katastrophe des Bakterienkrieges zu versetzen, wird bestimmt dem harten Urteil nicht entkommen.